NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind pünktlich da, wie sich das gehört. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Christine und sie ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Christine. Weswegen hast du mich angerufen? Ich habe gestern angerufen, weil das Thema ja Geschwisterliebe war. Ja. Und ich bin die mittlere von drei Töchtern und ich hatte eine sehr enge und innige Beziehung zu meiner jüngeren Schwester. Mhm. Das hat sich in den letzten 10 Jahren noch verstärkt. Mhm. Und dann habe ich vor 1,5 Jahren einen Schlaganfall gehabt und meine Schwester hat mich sehr häufig im Krankenhaus besucht und die Innigkeit war wie gehabt und ich bin dann aber aufgrund des Krankheitsbildes und meiner ganzen Lebenssituation sehr depressiv geworden. Ja. Und dann hat der Neurologe mich in eine psychosomatische Klinik überwiesen. Ja. Und in der Zeit hat meine Schwester mich wöchentlich einmal besucht und mein Mann ist auch so einmal die Woche gekommen. Mhm. Das war nicht so weit von uns zu Hause weg, das waren nur 120 Kilometer. Mhm. Und als ich wieder zu Hause war, da hat mein Mann mir erstmal vor den Bug geknallt, dass er das Haus verkaufen wird. Da habe ich noch gesagt, also da habe ich auch noch ein Wort mitzureden. Mhm. Und dann war das auch kein Thema mehr. Mhm. Ja, und eines Abends, wir saßen im Garten und es war so ein schöner Sommerabend und da sagt er zu mir, ach, mir ist was passiert, das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Ich habe mich in eine andere Frau verliebt. Ja, sage ich, das kann passieren. Ja, aber es ist deine kleine Schwester. Sag ich, Hans, das ist nicht wahr. Doch. Ach Gott. Und hat denn die kleine Schwester sich auch in deinen Mann verliebt? Ja, muss sie wohl. Wie ging es denn dann weiter? Naja, erstmal war es so, was noch erschwerend an dem Abend dazu kam, eine Viertelstunde später kam die Nachbarin und sagte, dass ihr Lebensgefährte morgens tot im Bett gelegen hat. Naja, das war dann erstmal für den Abend genug. Dann haben wir am nächsten Tag noch drüber gesprochen. Und dann lief erstmal alles so wie gehabt. Meine Schwester kam, tat wie Tulpe. Und du hast dann nicht gefragt nochmal am nächsten Tag, Moment mal, was ist denn da los? Du bist mit meiner kleinen Schwester verliebt, in sie verliebt? Er hat mir dann noch am nächsten Tag gesagt, dass er das Haus verkaufen will. Der Garten würde ihm zu viel. Weißt du, unsere ganze Ehe war von diesem Grundstück geprägt. Mhm. Aber jetzt nochmal zur kleinen Schwester. Also, die beiden kennen sich ja dann auch schon ewig. Ja, 40 Jahre. 40 Jahre. Die kleine Schwester, du bist 63. Wie klein ist die kleine Schwester? Wie alt ist die? Die wird jetzt 60 diesen Monat. Okay, so. Wie lange... Also er hat gesagt, er hat sich in sie verliebt. Lief denn da schon was zwischen den beiden? Jürgen, das weiß ich nicht. Ob da vorher schon was gelaufen ist, bevor ich krank wurde. Diese Offenbarung, als er dir das gesagt hat, wie lange liegt das jetzt zurück? Das liegt jetzt 2 Jahre zurück. Wie ist der Stand der Dinge denn heute? Das Haus ist verkauft. Ich habe mir eine Wohnung gesucht. Ich wohne heute in einer Seniorenresidenz. Ja. Und mein Mann ist zu meiner Schwester gezogen. Das heißt, das ist richtig dann was geworden zwischen den beiden? Ja, jedenfalls bislang. Bislang, naja. Du hast dich doch bestimmt in den letzten 2 Jahren und damals, als es frisch war, mit der Schwester darüber unterhalten, oder? Nein, haben wir nicht. Nein, bis heute nicht? Nein, ich habe mir nur einmal verbeten, da hatte sie mich nachts angerufen und gefragt, ob mein Mann noch käme. Da habe ich gesagt, Renate, von mir hat er sich verabschiedet, hat gesagt, er geht ins Bett. Und ich weiß nicht, da muss ich jetzt erst gucken, wo er ist. Er war nicht im Haus, er war nicht in der Garage. Dann habe ich wieder angerufen und gesagt, hier ist er nicht. Und er sagt, ach, er fährt gerade auf den Hof. Das ist ja unglaublich. Und da habe ich gesagt, Renate, ich verbitte mir solche Anrufe. Du bist ja nur auch keine 17 mehr, dass sie hinter ihm heranken muss. Und Renate hat sich dann nie wieder gemeldet? Doch, wir haben so noch Kontakt. Ach so, ihr habt doch Kontakt. Aber ihr redet nicht darüber. Nee, wir reden nicht darüber. Wie? Kommt sie dich manchmal besuchen in der Residenz? Ja, mit Hans zusammen. Mit deinem ehemaligen Mann zusammen? Ja. Das ist ja unfassbar. Wie hältst du denn das aus? Ach, weißt du, mir sind beide jetzt mittlerweile ziemlich egal geworden. Aber am Anfang haben die sich dann auch dir gegenüber so ganz normal verhalten? Wir sind das ja, mal, dann habe ich mal gesagt, Renate, ich möchte nicht mehr in den Arm genommen werden. Und diese kleine Schwester war für dich Zeit deines Lebens ein ganz wichtiger Bezugspunkt? Ja. Und du weißt bis heute nicht, wie lange die beiden dich hintergangen haben? Nein, das weiß ich nicht. Aber du hast gerade so eine Andeutung gemacht, die Ehe war ja nun auch alles andere als rosig, oder? Zwischen dir und deinem Mann? Nee, wir sind nicht so ganz einfach. Das war nicht so ganz einfach. Ich hatte schon ein Kind, ich war schon mal verheiratet, bevor wir uns kennenlernten. Und dann hatten wir ein gemeinsames Kind und unsere Tochter ist mit knapp, also mit gut 12 Jahren verstorben. Wie war denn die Ehe in, sagen wir mal, in eurem letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren eurer Ehe? Wie war die Ehe da? Also wir waren ja eine Wohngemeinschaft, die funktionierte. Also, mehr nicht. Nee, das ist auch so gewesen, dass ich für die Familie meines Mannes immer gut war, weil ich im Krankenhaus arbeitete und da in gehobener Stellung war. Mhm. Also wenn sie mich brauchten, dann wussten sie ja, wo sie sich melden konnten. Nun könnte man ja sagen, die Ehe war sowieso kaputt. Du hast diesen Mann, hast du den auch geliebt zum Schluss? Ja. Das schon. Wusste deine Schwester über den Zustand der Ehe Bescheid? Ja, wir waren uns sehr vertraut. Ihr wart wie Freundinnen und habt euch das alles auch erzählt. Ja, weißt du, was für mich das Schlimmste war? Das war dieser Wortbruch. Im Grunde genommen der Bruch der Vertraulichkeit. Natürlich, na klar, na, absolut. Also ich überlege gerade die ganze Zeit, was schlimmer ist, dass deine Schwester dich betrogen hat oder dass dein Mann dich betrogen hat. Eigentlich ist es schlimmer, dass meine Schwester mich betrogen hat. Glaube ich auch. Tendiere ich auch dazu, das so zu sehen. Es gab keine Erklärung, keine Entschuldigung, nichts? Nein, gar nichts. Und die leben heute fröhlich zusammen? Die leben fröhlich zusammen. Und im Anfang sagte Hans dann nochmal, er hatte ein Wohnmobil gekauft. Nicht ein Wohnmobil, so ein Bulli. Da sagte er, nee, weil ich immer gerne nochmal nach Frankreich wollte. Dann können wir ja nächstes Jahr zusammen nach Frankreich fahren. Ich sage, was heißt hier zusammen? Du mit mir oder wir drei? Ja, wir drei. Ich sage, nee, eine Menage à trois mache ich nicht mit. Das habe ich Renate auch gesagt. Sie wollten, dass das alles so weiterlief, im Prinzip wie vorher. Jetzt hat deine Schwester hat ja jetzt auch eine wahnsinnig gute Freundin verloren, nämlich dich. Nicht nur die Schwester, sondern auch eine gute Freundin. Das ist nicht mein Problem. Nee, was glaubst du, was in ihr so vorgeht, wenn sie über alles nachdenkt? Das weiß ich nicht. Was sagt der Rest der Familie? Weißt du da was rüber? Also meine Schwägerin und Schwager, mit denen habe ich keinen Kontakt mehr. Das war aber auch schon weniger geworden, als ich in Ruhestand gegangen war. Weißt du, Christine, wenn es wirklich so ist, wie du gerade gesagt hast, die sind mir mittlerweile egal, dann wäre es gut, wenn das wirklich so ist. Ja, es ist so. Ich würde die gar nicht mehr empfangen, wenn ich du wäre. Ich hatte gar keine Lust auf die. Nee, du, das ist aber auch ganz selten, dass wir uns sehen. Das sind jetzt noch so Dinge, wie zum Beispiel die Steuererklärung muss gemacht werden. Also, was ich an Unterlagen noch habe, ja, dann kommen sie beide. Seid ihr denn offiziell geschieden jetzt auch? Ja, wir sind offiziell geschieden. Ja. Im Februar sind wir geschieden worden. Das ist eine heftige Geschichte, Christine. Ja, das kannst du wohl sagen. Ja. Und das ist etwas, was du in deinem Leben wahrscheinlich nie erwartet hättest, dass deine kleine Schwester dir den Mann ausspannt. Nee, das habe ich nicht erwartet. Wie geht es dir denn zurzeit mit deiner seelischen Gesundheit? Ach, das geht ganz gut. Ja? Ich hatte dann, als ich geschieden war, da ist es mir nochmal, oder als das nun anstand, da ist es mir nochmal schlecht gegangen. Da habe ich nochmal psychologische Hilfe gehabt oder psychotherapeutische Hilfe. Aber das lief dann ambulant. Vielleicht ist es auch ganz gut, jetzt sind die Verhältnisse klar, Und dann kann man sich damit arrangieren. Und du bist ja gut dabei, dich damit zu arrangieren. Das höre ich raus. Ja, nun geht es mir trotz des Schlaganfalls nicht so schlecht. Mhm. Also ich kann laufen, ich kann denken, ich kann mich artikulieren. Und das muss man wertschätzen. Das ist auch ganz viel wert. Ja, das ist ganz viel wert. Sei froh, dass das so ist und mach jetzt das Beste aus deinem Leben und erfreue dich an den Dingen, die du schön findest und die du magst. Das glaubst du doch wohl. Ja. Liebe Christine, danke, dass du uns angerufen hast. Und ja, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ich wollte dir noch sagen, ich schätze deine Sendung sehr. Nur leider kommt sie zu spät. Ja, das finden wir alle, glaube ich. Aber da ist leider nichts dran zu ändern. Schade. Alles Gute von Herzen. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Melanie. Melanie ist 53. Guten Morgen, Melanie. Ja, guten Morgen wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Hallo Melanie, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's um eine offene Beziehung, in die ich reingeschlittert bin, die ich gar nicht so wollte eigentlich. Erzähl. Folgendes, also ich hatte mich vor circa 5 Jahren von meinem Lebensgefährten getrennt, nachdem ich eine Scheidung auch hinter mir hatte. So, war eine sehr, sehr schwierige Beziehung gewesen. Zu dem gleichen Zeitpunkt hatte sich ein guter Bekannter von mir getrennt, von seiner Frau, also die ist ihm abgehauen. Mhm. Jetzt muss ich sagen, dieser Mann ist Muslime und da ist das Ganze ja noch ein bisschen schlimmer. Mhm. Wegen Kindern, wegen der Frau, mhm, dass sie gegangen ist, die war auch wesentlich jünger. Und ja gut, da haben wir uns dann gegenseitig so ein bisschen getröstet. Mhm. Und dann sagte er, gut, guck mal, wir verstehen uns prima, mal gucken, was draus wird. Mhm. So, und im Laufe der Zeit kristallisierte sich raus, wir harmonierten wunderbar miteinander, wir waren ehrlich miteinander, wir verstehen oder verstanden uns wunderbar. Und dann kam die Sache mit der offenen Beziehung. Er hätte keine Lust, sich zu binden, weil Liebe gibt es nicht. Ja. Eine offene Beziehung ist doch in Ordnung, solange er ehrlich ist und mir sagt, mit wem und wie und überhaupt. Und da war ich erstmal schockiert. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass das vorher eine feste Beziehung war zwischen euch beiden? Ja, eigentlich schon. Ah, ja. So nach dem Motto, okay, wir schauen mal, was draus wird. Ah ja, okay. So. Mhm. Okay. Mhm. Aber dann wollte er eine offene Beziehung aus den besagten Gründen. Eben aus den besagten Gründen, Liebe gibt es nicht, er hat dafür kein Profil mehr und also wenn ich das alles höre, ist unglaublich. Und, ja, das klingt ziemlich bescheuert, wirklich. Das ist total bescheuert, ja so. Also ich habe die ganzen 4, 5 Jahre getan, gemacht, seine Sachen erledigt, seinen Haushalt mit erledigt, weil er auch viel arbeitet, seine Wäsche gebügelt, dies, das, jenes, wenn er ins Ausland gefahren ist, telefonisch begleitet, dass es ihm gut geht, zum Arzt gegangen, für psychologische Betreuung gesucht. Und wir haben uns immer, immer gut verstanden. Mhm. Und hat immer so den Drang nach 20-Jährigen, der Mann ist 40 Jahre alt, so nach dem Motto, ich sag jetzt mal so, einmal ficken, weiterschicken, finde ich scheiße als Charakterzug, finde ich auch dem Mädchen gegenüber total mies. Und er erzählt mir dann immer, ach ja, die war so und so und die war so und so. Und ich meine, du kannst dir ja wohl vorstellen. Also er praktiziert das auch mit den jungen Frauen. Ja, natürlich, er praktiziert das auch. Also, dann hast du dich doch auf diese offene Beziehung eingelassen, wenn das so läuft. Hast du gesagt, ja, okay, machen wir, oder wie? Nicht wirklich. Also ich habe gesagt, das verletzt meine Seele, das verletzt meine... Ich meine, ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit, aber das verletzt irgendwo mein Gefühl, das verletzt mein Herz. Mir geht es da überhaupt nicht gut bei. Und du bist ihm quasi treu, du hast nichts neben mir laufen. Ganz genau. Mhm. Naja, ich könnte das auch machen, das wäre überhaupt kein Problem. Ja, ja. Wir könnten auch zu dritt und zu viert und er hätte da überhaupt kein Problem mit. Und ich sage immer, wenn ich jetzt seine Frau wäre und ein anderer Mann würde sich mit mir verlustigen, jetzt mal allen Ernstes, ne, das würde mir nichts ausmachen. Und das ist doch nicht normal. Mhm. Das ist doch einfach nicht normal. Wobei diesem Mann egal ist, ob die Frau jetzt einen Puckel hat oder abgrundtief hässlich ist oder schön oder dick oder dünn, die kann 300 Kilo wiegen, das ist dem wurscht. Also, im Klartext, du bist mit diesem Mann mehr oder weniger zusammen, der feiert seine ganzen sexuellen Eskapaden ab, du leidest darunter. Ja. Und so wurstelt sich das von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr alles wieder hin. Ganz genau. Hat er dich denn schon mal bedrängt, irgendwie auch was Sexuelles mitzumachen, was du nicht willst? Nein, das wird er nie tun, auf gar keinen Fall. Aber es ist ja schon sein Wunsch. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, Männer sind ja sowieso ein bisschen anders. Okay, als Frauen, er sagt, ja, so ist die Männerwelt, so ist das. Das ist halt so. So, und jetzt hat sich ergeben, jetzt aktuell, und das ist nämlich das Schlimme, wie gesagt, ich war immer für diesen Mann da, immer. Jetzt bin ich in eine Situation reingeraten. Ich arbeite zurzeit viel, auch nachts. Ich bin erschöpft, ich bin müde, ich bin kaputt. Ich muss auch noch für eine Tochter sorgen und zwei Hunde. So, und jetzt hatte ich zwei Dates praktisch verschlafen. Das heißt, ich konnte nicht kommen, weil ich einfach geschlafen habe. Ich habe die Telefonanrufe nicht gehört. Also Dates mit ihm? Richtig. So, und jetzt kamen die bittersten Vorwürfe. Jetzt kam es nämlich. Dafür hatte er kein Verständnis. Man könnte zumindest absagen, ja gut, wie denn, wie ich schlafe. Und hat mich zusammengeschissen. Aber wie? Nach allen Regeln der Kunst. Ich würde jetzt dringend seine Hilfe benötigen. Im menschlichen Bereich, wie auch momentan im finanziellen Bereich. So. Du würdest seine Hilfe benötigen? Ich würde seine Hilfe jetzt dringend benötigen. Wie meinst du das? Warum brauchst du seine Hilfe? Im psychischen Bereich, weil es mir gerade momentan überhaupt nicht gut geht. Das glaubt er. Er glaubt also, dass du ihn brauchst. Oder wie? Nee, ich sage das jetzt. Ich würde ihn jetzt genauso brauchen, wie ich für ihn da war. Ach so. Ne? So, und jetzt auf einmal ist er nicht da. Also interessiert ihn überhaupt nicht. Er geht nicht ans Telefon. Aber Melanie, ich muss dir mal was sagen. Wenn du das jetzt schon so viele Jahre mitmachst, es ist ja eine Schieflage. Dann bist du aber auch selbst schuld. Ich weiß. Wieso hast du nicht früher die Reißleine gezogen? Ich meine, das ist doch das A und O, wenn man mit jemandem verbunden ist, dass man sich einigt auf eine Ebene. Richtig. Entweder sind wir beide damit einverstanden, das ist eine offene Beziehung, oder das funktioniert eben nicht mit der offenen Beziehung. Ende der Debatte. Aber so hast du, treu und nett, wie du bist, wahrscheinlich ihm die Freiheit da gelassen, hast dich aber immer verletzt gefühlt, wahrscheinlich, wenn er davon erzählt hat, was ja auch normal ist. Ja. Ja. Es ging ja immer schlecht. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Mittlerweile glaube ich schon, ich bin nicht ganz normal, da ich es nicht so einfach wegstecken kann. Nein, du bist nicht ganz normal. Du bist zu gutherzig, dass du das hast so laufen lassen. Du hättest ihm sagen müssen, nee, pass auf, so möchte ich nicht mit dir zusammen sein. Ich kann das nicht. Denn du hättest sagen müssen, entweder haben wir eine richtige Beziehung oder wir haben keine Beziehung. Ja gut, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen und... Und jetzt macht er dir auch noch Vorwürfe, wenn du mal zweimal nicht erreichbar bist. So, weil der Pascha will dann bedient werden von... Genau. Jetzt von dir. Jetzt sollst du ihm die Hemden bügeln oder was ich... Habt ihr denn auch noch Sex miteinander? Ja, schon. Ja. Aber auch guten überhaupt. Aber ich habe ihn gefragt, ob er schon mal Sex hatte mit Herz, wirklich mit Gefühl. Nein, hätte er noch nie gehabt. Wie, auch nicht mit dir? Nö, auch nicht mit mir. Na, Melanie, was willst du denn noch hören? Was willst du denn mit dem? Wenn das jemand zu mir sagen würde, den ich liebe, liebst du den? Ja, schon. Wenn das jemand zu mir sagen würde, den ich liebe, wäre ich abgrundtief verletzt und würde sofort gehen. Ja, und da habe ich den Moment verpasst. Ich bin bestimmt keine hässliche Frau, absolut nicht. Also für mein Alter gehe ich noch wirklich für 45 durch. Und ich weiß überhaupt nicht, warum ich das jetzt nötig habe. Das frage ich mich wirklich. Lass uns noch mal über den Sex reden. Du hast mit ihm... Nein. Es ist nicht nur... Achso, entschuldige, ich habe dich jetzt falsch verstanden. Nee, ich wollte noch was nachfragen noch mit dem Sex. Also ihr habt ab und zu Sex, sagst du, das ist guter Sex. Ja. So wie der Typ drauf ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass der dich mal irgendwie dazu aufgefordert hat, mal Gruppensex zu machen oder so Sachen. Gab es das auch? Richtig, ganz genau. Das gab es auch. Das gab es auch? Und was ja, war das? Ja, das habe ich aber abgelehnt. Was war das? Was hätte das sein sollen? Das hätte sein sollen, irgendein x-beliebiges Pärchen aus dem Swingerclub und dass man sich da so viert vergnügt. Aber ja. Das hat nicht stattgefunden, du hast es von vornherein abgelehnt. Ja, ich dachte, ich müsste brechen. Ja. Nein, ich kann das nicht. Ja, das ist völlig in Ordnung, wenn das nicht dein Ding ist. Melanie, du musst jetzt deine Linie ziehen. Du bist viel zu großzügig mit dem. Das ist richtig. Ich werde ihn aber auch nicht ändern können. Nein, aber dann wirst du ihn verlassen können. Ich denke mal schon. Das wird mich aber in ein ganz, ganz tiefes Loch reinknallen. Du sagst, dass du diesen Mann liebst. Ja. Was glaubst du denn, was dieser Mann für dich empfindet? So wie er sich gerade jetzt verhält, denke ich mal, fährt er sein egoistisches Ding, denkt nur an sich, ist für mich ein Narzisst vom Verstand her. Ein Narzisst? Der ist sehr selbstverliebt, ja. Melanie, also ich finde, also mein Urteil ist da völlig klar. Und wenn der diesen Spruch mit dem Sex zu dir gesagt hat, dass er noch nie mit Herz Sex hatte, das ist ja ein Schuss in dein Herz. Da musst du doch total traurig sein, wenn du sowas hörst. Doch, er sagte einmal im Leben. Einmal im Leben? Einmal Gut, im Leben. Aber ich erinnere daran, dass ihr 5 Jahre zusammen seid. Richtig. Einmal im Leben. Ja, und das wäre in einem Club gewesen. Ach du lieber Gott, das ist in einem Club gewesen. Das heißt nicht mal mit dir. Nein, nein, nicht mal mit mir. Also, das war in einem Club. Also mehr wollen wir es gar nicht hören. Weg von dem Kerl. Weg, weg, weg, weg, weg. Schlimm, ne? Ja, weg. Und auch wenn du erstmal in ein Loch fällst, fällst du ins Loch, kommst du auch wieder raus. Ja, ich denke schon. Ja, natürlich, das tut am Anfang weh, aber du hast ja jetzt 5 Jahre Demütigung hinter dir. Im Grunde schon. Ja. Im Grunde schon, das macht ja, dir, ja. Verdeutliche dir das mal. Und jetzt kommt der allergrößte Witz, wenn du noch eine Sekunde hast. Ja. Ja? Er hat also ein 23-jähriges Mädchen kennengelernt, syrische Abstammung, sind ja erfahrungs- oder erwartungsgemäß noch Jungfrauen. Jetzt sagte dieser Mann mir allen Ernstes, er möchte das gerne mal antesten. Sie liebt ihn wohl, möchte ihn heiraten, das ist halt in der Kultur so. Er möchte auf gar keinen Fall heiraten, da habe ich gesagt, hast du überhaupt kein Gewissen. Du zerstörst das Leben von diesem Mädchen. Ja. Was ist los mit dir? Wir haben genug gehört. Wir haben genug gehört. Mein Urteil steht fest und mein Rat an dich ist glasklar weg. Ausrufungszeichen. Und nichts relativieren. Weg. Einfach nur weg. Ich wünsche dir, dass du die Kraft dafür hast. Ja, die wünsche ich mir auch. Ja, da musst du dich jetzt am Riemen reißen, Melanie. Alles Gute. Ich danke dir recht herzlich, ja? Tschüss, Melanie. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Abend. Dankeschön. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, heute Abend ist mir beim Fernsehen gucken mal wieder der Kragen geplatzt. Ich habe ja gestern hier noch drüber gesprochen, dass es eine große Debatte sein wird, bald demnächst, ob aktive Sterbehilfe in Deutschland ja oder nein. Und das war das Thema heute auch bei Maybrit Illner. Und wer mir wahnsinnig auf den Geist gegangen ist, ist unsere ewig heilige Frau Käßmann und auch der Ärztekammerpräsident Montgomery. Vielleicht hat jemand von euch diese Sendung auch gesehen und wir können ein wenig darüber sprechen. 0800 220 5050. Bernd, 75. Guten Morgen, Bernd. Hallöchen. Hallöchen, ja. Ja. Bernd, um was geht's? Deswegen genau rufst du an. Genau um das. Genau um das? Ja. Ach, das ist ja lustig. Ja. Das war ein Zufall. Ja, ich habe das ja auch gesehen. Du hast es auch gesehen, die Sendung. Ja. Ich habe auch den Moslem gesehen in der Sendung bei Günter Jauch. Das war eine andere Sendung. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ich sag nur. Du bist Talkshow-Gucker. Naja, abends schon. Naja, das sind ja interessante Sendungen manchmal. Eigentlich nur diese Sendung und weniger die Krimis und Heimatfilme oder was, ne? So, heute ging es bei Maybrit Illner um das Thema Sterbehilfe. Ja. Es war hochkarätig besetzt. Der Hinze war da, Montgomery war da, Käßmann war da. Die anderen Aber viele reden am Thema vorbei. Was glaubst du, was das Thema eigentlich ist? Ja, ich kann es dir erzählen. Ich bin betroffen. Ah. Mhm. Ich hatte meine Frau begleitet. Und sie hatte Krebs, Gebärmutterhalskrebs. Ja. Ich war also beim Frauenarzt mit ihr und sie kam raus und habe ich schon gesehen, aha. Und bin ich mit ihr, es war ja noch früher Abend, 5 Uhr oder sowas, kamen wir da raus und waren wir in einem kleinen Restaurant, waren die einzigen Gäste. Ja. Wir konnten uns da in Ruhe unterhalten. Ich habe sie nicht auf der Straße angesprochen, das wollte ich nicht. Ich hatte ihr Tränen in den Augen. Mhm. Ich wusste, jetzt wird's ernst. Mhm. Und da habe ich gesagt, Wir schaffen das. Hm. Ja, und keine 2 Jahre später musste ich sagen, es wird nichts mehr gemacht. Hm. Abstellen. Also sie war austherapiert, man konnte nichts mehr machen. Richtig. Es waren Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie, ja, ja, alles. Ja, ja, das Ganze ja, ja. Richtig Kobalt und also hallo. Ne? Ja. Also. Und das ging ja sehr, sehr schlecht. Und du, ja, du hast dann... Ja, ich dann schon Morphium. Mhm. Und durch diese Bestrahlung, Gebärmutter Halskrebs, kannst du dir vorstellen, ne? Die Därme drumherum mhm. und mhm. so weiter, mhm. waren angegriffen und dann kriegte sie einen Darmdurchbruch. Mhm. Und da wollten die also noch, sie haben sie also dann ins Koma verlegt. Mhm. Und sie haben die Muskulatur abgestillt und alles und wollten jetzt mit mir beraten, was wir machen. Ich sah gar nichts mehr. Ja. Sie lag zu der Zeit an Maschinen, an Lebens... Nein. Ja, ja, gut, an einer Beatmungsmaschine. Ja. Und aber ich hatte sie den erst reingebracht den Morgen. Mhm. Und hat also eine Notoperation bekommen und ging es um die Frage, ob auch diese Beatmungsmaschine abgestellt werden soll? Ja. Es ging ja praktisch nur darum. So, und dann habe ich gesagt, es wird nichts mehr gemacht. Das heißt, die Maschine sollte abgestellt werden. Ja, mhm. und dann sind die ganzen Ärzte zusammengekommen, dann die Professoren von den einzelnen Stationen. Waren ja mehrere, ich war ja 2 Jahre im Krankenhaus praktisch. Mhm. Und hatte deine Frau eine Patientenverfügung? Nee. Nein. Ist man deinem Wunsch nachgekommen, dass die Maschinen abgestellt werden? Ja, ja. Wir haben uns zusammengesetzt und waren also die 2 Ärzte und 3 Professoren. Mhm. Und haben sie gesagt, ja, wir wollten eigentlich einen künstlichen Ausgang legen. Mhm. Da habe ich gesagt, wir machen nichts mehr. Mhm. Ich sage, wenn meine Frau wieder zu sich käme, was eigentlich unwahrscheinlich ist, da sie schon Morphium bekommt, und die würde zu mir sagen, wie konntest du das zulassen? Ja, weil sie war also. Weil der künstliche Ausgang natürlich auch keine Heilung bedeutet hätte, sondern nur, wenn überhaupt, eine kleine Lebensverlängerung. Ja. Verstehe. Und wenn die Ärzte gesagt hätten, du, wenn ich das heute Abend so gehört habe, ne, mhm. Wir würden trotzdem darauf bestehen, dass lebenserhaltende Maßnahmen weitergeführt werden und so weiter. Mhm. Ein Schwachsinn sondergleichen. Mhm. Insofern kannst du sehr froh sein, dass, obwohl ihr keine Patientenverfügung hattet, dass die Ärzte deinem Wunsch entsprochen haben. Jürgen, wenn die gesagt hätten, wir wollen es versuchen mit dem künstlichen Ausgang, hätte ich gesagt, gut, bin ich einverstanden. Ich wäre ins Zimmer gegangen, hätte selbst abgestellt. Ich hätte es getan. Für deine Frau, aus Liebe. Ja, verstehe ich. Finde ich sehr, sehr richtig. Finde ich sehr gut. Das heißt, diese Diskussion der Gegner der Sterbehilfe musste ich doch auch dann sehr provoziert haben heute. Ja, natürlich. Ja. Nicht? Ich weiß, ich habe heute so gedacht, Frau Käßmann gießt ja bei dieser Debatte, ich kenne das ja schon bei ihr, ihre Betonmeinung immer in die Öffentlichkeit. Ja. Was würde passieren, wenn zum Beispiel eine ihrer Töchter final schwerst erkrankt wäre. Und die Tochter würde zu ihr sagen, Mama, ich kann nicht mehr, hilf mir sterben. Würde sie dann auch sagen, nein, Gott will, dass du leidest bis zum Schluss? Ja. Ist doch genau. Wahnsinn, ist das doch. Ja. Weißt du, die haben total aneinander vorbeigeredet auch. Mhm. Weil es kommt nicht drauf an, was Gott denkt oder was ich denke oder was der denkt oder jener oder... Es geht um eine Situation, in dem ein Mensch im Sterben liegt. Mhm. Mhm. So. Mhm. Und da kann ich doch ein bisschen human sein. Natürlich. Und vor allen Dingen, du kanntest deine Frau ja auch sehr gut und du sagst, sie hätte es genauso gewollt, wie du es jetzt entschieden hast. Wir waren leider nur 7 Jahre verheiratet. Mhm. Mhm. Und weißt du, ich war vorher schon mal verheiratet, 11 Jahre, und ich habe gedacht, nee, machst du nicht nochmal. Mhm. Dann habe ich die Frau kennengelernt. Weißt du, und das ist zu einer Zeit gewesen, der Wende. Mhm. Wir haben Pläne gemacht. Mhm. Mensch, wollen wir nicht rübergehen? Mhm. Ja, meine Frau war zwar im öffentlichen Dienst, aber die hätte da drüben ebenso gut im öffentlichen Dienst arbeiten können. Mhm. Und ich hätte mich selbstständig gemacht da drüben wieder. Und dann 5 Monate später kommt die Nachricht. Das heißt, deine Frau ist jetzt schon sehr lange tot. Ja. 23 Jahre. 23 Jahre. Weihnachten werden es 23 Jahre. Weißt du, und dieses, man muss sich mal vorstellen, 20. Dezember stirbt sie. Mhm. Und das Weihnachten ist für mich seitdem, Verstehe. Ich kann nicht mehr feiern. Mhm. Wie versuchst du, diesen Tagen aus dem Weg zu gehen? Ach, weißt du, ich mache hier das, was wir immer gemacht haben. Was? Ich mache mit, wie heißt es, Fondue. Mhm. Das machen wir mache ich Heiligabend. Ich bin zwar immer eingeladen zu unserer Tochter. Mhm. Und ich habe das aber die letzten Jahre immer vermieden. Das heißt, du sitzt denn allein zu Hause und machst dir Fondue, weil du das mit deiner Frau gemacht hast? Ja. Deckst du für sie auch ein? Nein. Aber ist das nicht besonders traurig, dann so Sachen zu machen, die man zusammen gemacht hat? Weißt du, was mir hilft? Erzähl. Die Musik. Mhm. Was hörst du dann? Ach, natürlich nur Klassik. Mhm. Aber vom Lied bis zum Oratorium. Mhm. Mhm. Ich habe mir heute Abend zum Beispiel, ich habe kein Fernsehen geguckt, also jedenfalls nicht bis 22 Uhr, sondern ich habe mir das Requiem reingezogen von Brahms. Ja. Kam ja im Westdeutschen Rundfunk, im dritten Programm. Ne? Mhm. Und weil das interessiert mich nicht, da irgendwelche Krimis zu sehen, nicht, die alle letztendlich dasselbe sind. Ne? Und bis auf ganz wenige, also das Münsterische Duo. Hättest du dir vorstellen können, Bernd, dich nochmal auf eine Beziehung einzulassen? Nein. Nicht nach der Frau. Du hast sie sehr geliebt. Ja. Ja. Weißt du, das Ritual geht dann immer weiter. So höre ich mir dann eine wunderbare Aufnahme von Amerika, Hänsel und Gretel an. Eine ganz berühmte Aufnahme mit mit der Stade und das ist ganz berühmt, also das wird jedes Jahr wiederholen die das in den USA und hinterher kommt dann La Bohème oder irgend so was anderes, ja. Alles was um Weihnachten spielt. Und das hörst du dann alles am Heiligen Abend? Ja. Mhm. Oder Ballett. Und wenn du dann so alleine sitzt und hörst diese schöne, ernste Musik, ja, weinst du dann? Kannst du dir vorstellen, ne? Ja. Ja. Ich habe auch heute Abend, das sind, weißt du, auch die Wände, kommt doch alles wieder hoch. Mhm, Also das ist ja dieses blöde Ding da oben auf den Schultern, ne? Dieses Miststück da oben, das hämmert dir immer wieder ein. Hast du das richtig gemacht? Und es kommen ja immer wieder Zweifel, ne? Mhm. Was meinst du jetzt mit, was hast du es richtig gemacht? Meinst du doch ob das Abstellen richtig war? Ja. Aber du hast es mir gerade so gesagt. Als ja, das ist es ja. Du bist immer wieder im Zweifel. Mhm. Durftest du das? Aber Bernd, ich habe das gerade wirklich so verstanden, dass du mir das... Du hast mir erzählt, dass deine Frau so schwer krank war, ja, dass es keine Rettung mehr gab. Ja, eben. So, und du kanntest deine Frau so gut. Und daraus habe ich geschlossen, dass du ganz in ihrem Sinne entschieden hast. Ja. Und dann ist es gut, dass du es so gemacht hast. Als wir darüber gesprochen haben, Also ich und meine Frau. Mhm. Da ging es eigentlich um mich. Ich hatte damals Magenprobleme. Mhm. Und ich konnte gewisse Dinge nicht essen. Mhm. Das war aber dieser Bacter Coleri oder wie das heißt, mhm. dieses Ding, ne? Ja. Mhm. Und dann hatte ich auch eine Kur gemacht und dann war es vorbei. Ne? Mhm. Da habe ich nur gesagt, wenn mir mal was passiert, ich will nur noch verbrannt werden und keine lebenserhaltenden Maßnahmen und so weiter. Mhm. Und meine Frau hat auch gesagt, das kommt für mich auch nicht in Frage. Aber dann ist es ja ganz klar. Ja, naja, aber trotzdem. Es arbeitet in dir. Natürlich. Ich kann es subjektiv verstehen, aber objektiv glaube ich, sagen zu können, ich bin fast 100% überzeugt, dass du sehr richtig und sehr gut gehandelt hast. Was solltest du der Frau noch diese Operation eines künstlichen Darmausgangs antun? Das ist doch grauenhaft. So, ich habe das also bis heute auch unserer Tochter nicht erzählt, ne? Mhm. Dass ich entschieden habe. Mhm. Und wie gesagt, also wenn die Ärzte das nicht zugelassen hätten, hätte ich gesagt, ja gut, dann versuchen wir das. Ich wäre zurückgegangen ins Zimmer, ich hätte abgestellt. Glaube, das wäre mir egal gewesen. Ich glaube, ich hätte es an deiner Stelle genauso gemacht, Bernd. Gut. So, mein lieber Bernd, jetzt danke für dein Vertrauen, dass du angerufen hast. Danke, dass ihr mich angehört habt. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich richtig anfangs amüsiert, wie ich den ersten Teil noch mitgehört habe. Und die Christine da, also und auch die Melanie, die hätte ich doch in den Arsch getreten, aber hallo. Lieber Bernd, ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Alles Gute. Vielleicht rufe ich nochmal wieder an. Sehr, sehr gerne. Ja? Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. 1.36 Uhr. Hier ist, Entschuldigung, hier ist Ali. Ali ist 22. Guten Morgen, Ali. Hallo? Ja, hallo Ali, grüß dich. Du hörst mich? Ja, ich höre Sie. Ja, du kannst aber du sagen, da ich ja auch du zu dir sage. Ach so, ja, okay. Und sprichst du mit einer Freisprechanlage? Wie bitte? Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee, wie meinen Sie das? Ich habe mein Handy im Hand. Okay, dann ist gut. Dann können wir loslegen. Weswegen rufst du an? Wie bitte? Ich glaube, das lassen wir mal. Und wir machen weiter mit... Mit wem machen wir weiter? Ich glaube, der nächste ist Werner. Werner ist 46. Guten Morgen, Werner. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Werner. Weswegen rufst du an, Werner? Ja, ich rufe an, ich wollte einfach nur mal meine Geschichte erzählen. Mhm. Ja, leg los. Und zwar, ich komme aus Hamburg und ich habe knapp 20 Jahre als Koberer gearbeitet auf der Reeperbahn. Als was? Als Koberer. Ich verstehe es nicht. Als Co was? Koberer. Da steht man vor einem Laden und muss die Leute, die Touristen da reinlocken. Ach so, der Begriff ist mir nicht so läufig. Ah ja, ich verstehe. Ja, ich weiß, was du... Koberer. Ah ja, okay. Nennt man das jetzt so. Okay. Mhm. 20 Jahre hast du das gemacht. Also ja, klar, das kenne ich. Die sprechen die Leute an, die mögen dann reinkommen in den Club und Gäste sein. Ja. Ja, richtig. Also unbeliebt bei vielen, ne? Weil wir müssen ja für Umsatz sorgen und die Leute reinlocken. Mhm. Und ja, beliebt halt bei den Clubbesitzern. Und ich habe das eine ganze Weile gemacht. Ja, 20 Jahre gemacht. Ja, ja. Ich bin in Hamburg groß geworden und habe das dann halt da gemacht, weil ich da geliebt habe. Und das war so meine Welt. Und dann hat sich das ganze Umfeld da gewandelt. Mhm. Und ich fühlte mich da irgendwann unwohl. Ja, warum? Ja, warum? Weil früher war das so, dass der ganze Kiez da aufgeteilt war. Das ist so laut. Wo bist du? Bist du irgendwo auf der Straße, oder? Nee, ich bin hier bei mir in der Küche. Ja? Ich wohne direkt an der Bahn. Ach so, genau, das war die Bahn, okay. Vorbeigefahren gerade. Alles klar, jetzt ist er schon wieder ruhiger. Ja, also die Frage war, warum du dich dann da unwohl gefühlt hast. Ja, wie gesagt, ich habe das ganz lange gemacht und früher war alles aufgeteilt. Da wusstest du genau, für wen du arbeitest und warst sicher und alles war in Ordnung. Mhm. Und irgendwann wandelte sich das Ganze. Mhm. Ja, und ich sag mal, ja, man darf das ja gar nicht sagen, aber die ganzen Osteuropäer kamen hier rüber. Ja. Und dann wurde das Ganze, dieses, wie man das aus St. Pauli immer nannte, dieses Faustrecht. Faustrecht, damals, ja. Da, das heißt, es wurde mehr körperliche Gewalt angewandt? Nein, im Gegenteil. Früher gab es das Faustrecht. Ach so. Der Stärkere hat sich sein Revier erkämpft. Ja. Und das war gut. Und dann standst du halt vor irgendeiner Türe, hast gearbeitet für denjenigen und wusstest, wer dein Chef war. Mhm. Und später mal, dann ging alles durcheinander. Mhm. Na, da wusste keiner mehr, wer der Chef war. Mhm. Die ganzen Osteuropäer kamen rüber und dann gab es mehr mit Gewalt, mit Waffen und mit Messern. Mhm. Und dann wurde mir das ja auch zu heiß. Mhm. Und dann, war ich psychisch angeknackst. Ja. Ich finde das auch, ich habe das ja einige Male auf St. Pauli auch gesehen in Hamburg, einen ziemlich harten Job, dieses ständige Anquatschen und Animieren, dass man reinkommen soll. Da gab es doch bestimmt auch Situationen, wo die Leute dir blöd gekommen sind oder wo es brenzlig für dich war, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ich meine, man kriegt ja ein Auge dafür. Mhm. Ne? Wer ist St. Paulianer und wer ist, keine Ahnung, von außerhalb und macht einen Junggesellenabschied und die Leute spricht dann halt an. Mhm. Und man hat immer mal Situationen, wo es brenzlig wird, da hat es aber auch Leute im Rücken vom Laden. Ja. Ne? Ihr Laden hat ja seinen Sicherheitsdienst, sag ich mal. Achso, die haben dann geholfen, ja. Ja, aber trotz alledem. Ja. Ne, trotz alledem, früher war es wirklich so, man hat sich unterhalten und wenn es zu einem Konflikt kam, dann weiß ich nicht, hat man sich ausgesprochen oder die Leute haben sich mal geprügelt. Aber neuerdings in den letzten, ich sag mal, 6, 7, 8 Jahren, dann sind da plötzlich Messer im Einsatz oder irgendwelche Waffen und das ist scheiße. Also es ist schon brutaler geworden, so kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Du hast so eine sehr angeschlagene Stimme, woher kommt das? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also ich sag mal, ich stehe auf Musik. Ich höre jetzt nicht Helene Fischer. Ich dachte, das hätte mit dem Job irgendwo noch was zu tun. Was machst du jetzt? Kann auch sein, aber ich rauche auch ein bisschen viel. Ne? Ja. Nach 20 Jahren ausgestiegen, was machst du dann jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Ich versuche jetzt so gerade meinen Pfad zu finden. Ich bin jetzt ins Ruhrgebiet gezogen und mache ganz was anderes. Ich habe in einem Lagerbetrieb gearbeitet, das war aber nichts für mich, weil, ja, keine Ahnung, das war gar nichts für mich. Dann war ich Kurierfahrer. Mhm. Im Moment probiere ich mich noch so ein bisschen aus. Naja, das ist ja dann auch ganz gut. Ich komme von dem Alten noch nicht so ganz weg, aber ja, ich sag. Ist ja auch eine Umstellung aus von Hamburg ins Ruhrgebiet. Das ist ja eine ganz andere Mentalität, ein ganz anderes Umfeld. Ist auch ein bisschen schwierig, wahrscheinlich. Ja, ja, ja, sicher. Ja, Werner, kleine Anekdote so aus der großen Welt von Hamburg, wie es früher war, wie es heute ist. Ich wünsche dir, dass du Fuß fasst in deiner neuen Zeit jetzt und im Ruhrgebiet und dass du dann doch ganz gut über die Runden kommst demnächst. Alles Gute von Herzen. Ja. Ich sag vielen Dank. Gerne. Ja. Tschüss, Werner. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Wolfgang. Und Wolfgang ist 54. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen, Domian. Hallo, Wolfgang. Was geht's bei dir? Es geht darum, ich bin 2005 geschieden worden. Ja. Und ich hatte da 2 Bekanntschaften, Frauen, seitdem. Aber ich habe, sobald es irgendwie auf mehr hinauslaufen wollte, habe ich abgeblockt. Und ich habe jetzt wieder eine Frau kennengelernt und ich habe Angst, dieser Frau wieder weh zu tun, indem ich dann sage, wenn es wieder so weit kommen sollte, dass ich dann wieder sage, nein. Warum? Möchte nicht. Warum sagst du nein, wenn die Frau dir doch eigentlich gut gefällt? Ja, ich vermute, das hat immer noch mit meiner geschiedenen Frau zu tun. Was hat dir die geschiedene Frau angetan? Sie ist aus der der Reha bekommen und hat jemand anders kennengelernt und hat mich vor veränderte Tatsachen gestellt. Okay, das passiert 100.000 Millionen Mal auf der Welt. Richtig, genau. Mhm. Aber das hat bei dir richtig natürlich reingezogen. Das hat richtig reingezogen. Ich habe einen Selbstmordversuch hinter mir. Ja, wie lange warst du mit deiner Frau zusammen? 20 Jahre, über 20 Jahre. Also 20 Jahre verheiratet. Und sie war dann so klar entschieden, dass es gar keine Chance mehr für eure Ehe gab? Ja. Ja. Die Entscheidung war da und... Das war der Megaschock? Das war ein Megaschock, ja. Mhm. Da haben wir den Boden von unter den Füßen weggerissen. Und die hat den Neuen in der Reha kennengelernt? Ja, wo sie in der Reha war, ja. Und dann hat das dann gleich so gefunkt bei denen, dass sie dir direkt danach gesagt hat, ist Schluss? Ja. Genau. Wie hast du denn da zunächst und spontan reagiert? Nicht gut. Was hast du denn gemacht? Ja, ich sag mal so, ich habe sie auch fast gestalkt sogar. Erzähl mal, was hast du gemacht? Ja, ich habe dann nachts angestellt und habe ihren Freund bedroht und öfters die Polizei gerufen worden. Ach du je, über welchen Zeitraum hast du das gemacht? Das ging... Circa ein halbes Jahr. Ja, und dann hast du von dir aus, dann bist du klug geworden und hast ja, dich zurückgezogen. Ja, ich bin dann klug geworden, ich habe mich zurückgezogen. Wie gesagt, ich habe ja dann auch den Selbstmordversuch hinter mir. Ich war in der psychiatrischen Behandlung. Mhm. Und ja, und jetzt mittlerweile haben wir an für sich wieder ein freundschaftliches Verhältnis, auch wahrscheinlich wegen den Kindern. Ah, ihr habt Kontakt miteinander. Ich wollte fragen, wie viele Kinder habt ihr? Drei Kinder? Mhm. Also ist die Sache schon mal, hat sich die eingerenkt? Ihr habt einen guten Kontakt miteinander? Ja. Ist die Frau noch mit dem Mann zusammen von damals? Nein, schon lange nicht mehr. Ja? Schon lange nicht mehr. Hat sie einen anderen mittlerweile? Ist mir nicht bekannt. Das weiß ich nicht. Gibt es so einen ganz geheimen Wunsch, dass du vielleicht zu ihr zurück würdest wollen? Das ist das, was ich mir nicht beantworten kann. Dass ich sag, wie gesagt, also vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, ja, blind. Aber ich weiß es nicht. Ich habe Angst, wieder so enttäuscht zu werden dann auf einmal wieder. Ja. Naja, es könnte ja sein, wenn du diesen heimlichen Wunsch in dir trägst, vielleicht mit ihr wieder zusammen zu sein, dass dich dieser Wunsch blockiert für eine neue Frau. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Das kann natürlich möglich sein, aber... Deswegen frage ich. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Das ist das Eigenartige daran. Und nun die Frau, die ich jetzt kennengelernt habe, ich verstehe mich so, wir verstehen uns super, wir haben die gleichen Interessen und... Also... Und ich habe auch wieder Angst vor dem Tag. Wie würde dieser Tag aussehen? Was passiert an dem Tag? Ja, ich habe Angst, dann, dass auf einmal dann von ihrer Seite aus mehr. Was heißt mehr? Ja, dass sie Gefühle für mich entwickelt, dass sie vielleicht Sex möchte und, ach so. Und ich dann auf einmal wieder sage, halt stopp, ach so. Bis hierhin und nicht weiter. Moment, wie lange kennst du die Frau jetzt? Circa 2 Monate. Und es gab noch keinen Sex? Nein. Keine Zärtlichkeiten? Nein. Was macht denn ihr miteinander? Wir sprechen miteinander, wir gehen zusammen Kaffee trinken, wir unterhalten uns, wir gehen spazieren. Ja. Und die Frau hat auch noch nichts gesagt, dass sie dich mag? Nein. Wenn die das aber sagen... Ich merke es, dass mehr kommt. Aber du magst sie ja auch? Ja, ich mag sie auch. Ja, es ist eine sehr, sehr liebe Frau. Ja. Das heißt, mit den anderen, von denen du gerade gesprochen hast, gab es auch keinen Sex? Nein. Kein Bedürfnis nach Sex? Nein. Auch nicht alleine? Ich jetzt alleine, wenn ich mich selbst befriedige oder so. Das machst du schon? Ja, natürlich. Ja, ich frage ja nur nach. Ja. Das ja. Jetzt mal ganz, ganz indiskret gefragt. An wen denkst du, wenn du anonierst? Das ist verschieden. Also ich denke jetzt nicht an meine Frau dabei. Ja, wollte ich nur wissen. Ja, nein, ich denke jetzt nicht, nein. Ich denke nicht an meine Frau dabei, also meine geschiedene Frau dabei. Okay, dann ist klar. Mhm. Mensch, Wolfgang. Das ist eine verfahrene Situation. Nee, das ist jetzt schwierig, so einen rationalen Rat zu geben. Natürlich würde ich dir jetzt erstmal so vernunftmäßig sagen, wage mal diesen Schritt, mal sehen, was passiert. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass du im Kreis rennst jetzt seit 2005. das Gefühl habe ich auch. Es passiert ja nichts Neues. Es ist immer dasselbe und es ist das gleiche Ritual. Das muss aufgebrochen werden. Mhm. Wenn das eine tolle Frau ist. Es ist eine tolle Frau, es ist wirklich eine tolle Frau. Vielleicht wäre das ja sogar die große Chance für dich, auch in eine andere, in ein anderes Lebensgefühl zu kommen. Du bist ja eigentlich in keinem guten Lebensgefühl. Nein, bin ich nicht. Ja. Eins, was mich so hält, sind meine Kinder. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so dolle ist. Dann müsstest du jetzt die Situation beim Schopfe packen. Einfach mal auf mich zukommen lassen. Ja, mach es. Auch wenn der mulmig ist dabei. Mach es. Durchbrich das mal. Vielleicht passiert was ganz Tolles und Neues und du verplemper nicht so viel Zeit. Du bist 54, du wirst auch nicht jünger. Nee, bestimmt nicht. Ja, und seit 2005, das ist eine verdammt lange Zeit. Das sind fast 10 Jahre jetzt. Ja, das ist eine sehr lange Zeit. Ja. Also man kann auch nicht immer so rückwärts bezogen leben, dass man Angst hat, wieder verletzt zu werden. Ja, natürlich, man hat immer Angst, verletzt zu werden, wenn man sich auf jemanden einlässt. Mhm. So ist das Spiel des Lebens. Ja, das ist schon klar. Ne? Aber ich habe hauptsächlich Angst, die Frau zu verletzen. Ne? Das ist das. Warum solltest du die Frau verletzen? Ja, indem ich dann, wenn es soweit kommt, dass ich dann doch nicht bereit bin und. Vorschlag. Erzähl ihr doch mal ganz offen deine Geschichte, so wie du es mir gerade erzählt hast. Mhm. Erzähl ihr mal, was so in den letzten Jahren passiert ist und dass du immer ein Problem hättest, dich auf Frauen einzulassen und bisher noch kein. Im Prinzip alles, was du mir gesagt hast. Mhm. Vielleicht löst das schon die Spannung etwas auf. Vielleicht ist es für sie auch gut, das zu erfahren. Denn die wird ja auch darüber nachdenken, was ist mit dem los und der ist ein bisschen komisch und warum ist der so. Ja. Vielleicht ebnet das auch eine Vertrauensatmosphäre zwischen euch beiden. Mhm. Ja, das ist an für sich eine gute Idee, würde ich sagen. Mach das mal. Das kann ich wirklich mal machen. Ja, sprich es an. Wenn es eine tolle Frau ist, wird die auch das wertschätzen, dass du das so sagst. Wenn ich mich in die Frau hineinversetze, fände ich das toll, wenn du mir das sagen würdest. Mhm. So, ja, dann werde ich das mal machen. Ja, Mensch, dann wünsche ich viel Glück und gutes Gelingen, Wolfgang. Ich danke. Sehr gerne. Ja. Tschüss. Umia, Nio, tschüss. Ciao. Ciao. So, 1.52 Uhr. Morgen, nur so als Hinweis, sind wir ja nicht da. Da ist ja Feiertag und dann sind wir erst wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und hier ist die Brigitte. Und die ist 64. Guten Morgen, Brigitte. Hallöchen, guten Morgen. Hallo, Brigitte. Du hast vor ein paar Wochen eine Sendung gemacht, Muttersöhnchen. Ja, eine Weile her, ja, genau. Und da habe ich gedacht, oh, um Gottes Willen, ich hatte mal so ein Muttersöhnchen. Und meine Schwiegermutter war eine Kriegerwitwe. Mhm. Und ich habe ihn ein halbes Jahr gekannt, da haben wir geheiratet, das war eine kleine Landwirtschaft. Mhm. Ich durfte nichts. Mhm. Alles, was, frag Mutter. Mhm. Irgendwie zu jeder. Frag Mutter, wie schrecklich. Frag Mutter, was ich anziehe. Frag zuerst Mutter, ob du das anziehen kannst. Er war 11 Jahre älter wie ich. Ja. Da war ich ja viel zu jung für. Mhm. Es wurde gegessen, was Mutter bestimmt. Alles, was Mutter. Und Mutter war immer dabei, ne? Mutter war immer dabei. Ja. Und auch, sie hat mir auch mal ein paar Schuhe gekauft. Da habe ich gesagt, wie hast du denn gemacht? Ja, ich habe ein Stöckchen in die Schuhe gelegt, weil ich ja auch zu Hause nicht viel Zeit hatte, weil die kleine Landwirtschaft, die brachte nicht viel Geld. Mhm. Da arbeitete man sich nur tot. Mhm. Und nach 15 Monaten habe ich gesagt, ich habe gestottert, ich habe Schluss, nichts mehr. Bin ich abgehauen, habe die Scheidung eingereicht. Nach 15 Monaten schon? Nach 15 Monaten. Wie alt warst du da? Ich habe mit 18 geheiratet, mit 21 war ich geschieden. Wie hat er denn und die Mutter reagiert, als du nicht mehr wolltest? Ja, ich kam in das Zweiergespann nicht rein, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Und jetzt, ja, ist eine Scheidung gekommen. Ja. Und dann habe ich nach 6 Jahren gesagt, so, es geben nicht nur Schweine. Dann habe ich einen neuen Mann kennengelernt. Mhm. Und habe ich jetzt 2 Kinder mit und 3 Enkelkinder. Ja. Und vor 4-5 Wochen ruft mich einer an. Hier ist Josef. Habe ich gesagt. Das Muttersöhnchen? Das Muttersöhnchen. Nein. Hey, nach so langer Zeit. Nach 43 Jahren. Nach 43 Jahren. ruft mich einer an. Hier ist Josef. Ich kannte doch mit dem Josef nichts mehr anzufangen. Aber Josef muss doch uralt schon sein mittlerweile. Der ist 73. Naja gut, das geht ja noch. 73. Hier ist Josef. Verzeihst du mir? Ach. Kannst du mir verzeihen, dass ich so viel Lügen und Unwahrheiten über dich gesagt habe und so frech zu dir gewesen bin? Verzeihst du mir? Was hast du gesagt? Und er sagte, ich bin so krank, dass ich in Ruhe sterben kann. Mhm. Habe ich gesagt, okay. Ich habe ein wunderschönes Leben gehabt, habe ich gesagt. Mhm. Wir haben zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge und drei Enkelkinder. Ich habe ein wunderschönes, feines Leben gehabt. Mhm. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du ihm nicht gesagt? Ich habe nichts davon, hat er gesagt. Ach so. Und da hat er gesagt, er hätte noch 3-4 Bekanntschaften gehabt. Mhm. Das wäre alles nichts geworden. Och, sag ich, das kann ich dir sagen, warum? Deine Mutter war immer dabei. Mhm. Deine Mutter. Und dann habe ich dann gesagt, wann ist deine Mutter denn gestorben? Mhm. Die ist 92 geworden. Mhm. Da habe ich nur gedacht, oh Gott, das wäre 92. Dann ist die 2002 gestorben. Da wäre ich lang kaputt gewesen in der Zeit. Allerdings. Jetzt sagt der Mann war ja schwer krank, als er dich angerufen hat. Ja. Der wollte eine Absolution von dir haben. Ja. Hast du sie ihm erteilt? Ich habe doch gesagt, okay. Okay. Ich verzeihe es. Mhm. Ich habe zweimal gesagt, hören Sie mal, ich habe ein feines, ein gutes Leben, wir verstehen uns. Mhm. Ne? Und ja, da hat er doch gesagt, und ich habe nichts von allem. Okay, aber du hast ihm dann doch nochmal aus Butterbrot geschmiert, dass du ein gutes Leben hattest. Ja, und er hat mich kurz vor der Trennung, kurz bevor ich abgehauen bin, hat er mich auch mal Puffmutter genannt. Oh, das sind Verletzungen, die vergisst man nicht. Und dann habe ich ihm auch jetzt für die Nase gereden, auch noch manches andere. Da sage ich, ja, die Puffmutter ist nach 6 Jahren im Etienne in Neuss Krankenhaus gelöst worden. Ich hatte einen Verschluss vor der Gebärmutter und jetzt habe ich 2 Gebärmütter, 4 Eierstöcke und eine Niere. Und da habe ich meine 2 Kinder mitbekommen. Ne? Wie endete denn dann? Also dieses Gespräch war ja nicht gerade harmonisch, glaube ich. Du hast zwar okay gesagt, aber du hast ihm ja dann auch nochmal alles hingelegt, was dich von damals geärgert hat. Wie endete das Gespräch? Und da habe ich nachher gesagt, so, wir haben 3/4 Stunde haben wir Zirkus gehabt. Mhm. Kann man ja am Telefon gucken. Da sage ich so, Josef, jetzt muss ich gehen, ich muss noch Bohnen einmachen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich. Und das war's. Und dann habe ich eingehängt und dann habe ich dann meine Schwester angerufen, dann ist sie auch vom Stängel gefallen. Und aber die ganze Nacht, ich konnte nicht schlafen, ich habe Badezimmer geputzt, ich habe gebügelt und andern Tags kam meine Tochter. So habe ich zu meiner Tochter gesagt, Sonja, ich bin glücklich, dass ich 2 gesunde Kinder habe. Ja. Beste Ref. Ist ja eine Erbkrankheit. Was? Ne, der Besteref hat er ja. Ach so, das hat er gehabt. Ach so, jetzt verstehe ich es. Der hat ja Besteref, 3 Herzinfekte und Rheuma. Ja. War das für dich jetzt auch eine Erleichterung, dass er sich entschuldigt hat bei dir? Nee, im Sinne gesehen, aber ich bin froh, dass wir keine Kinder, dass das nichts geworden ist. Ja. Aber siehst du mal, wie die Vergangenheit einen nochmal einholen kann. Ne? Ja. 43 Jahre. 43 Jahre. Und dann hat er auch noch gesagt, ich komme jede Woche an euer Haus vorbei. Denke ich, was das dann? Weißt du, wann der Mann dann verstorben ist? Der ist noch nicht tot. Ach, der ist auch nicht tot. Nee, dann ist er jetzt. Das weiß ich nicht. Ich rufe den doch nicht mehr an. Nee, ist schon klar. Nee, aber da hat er auch noch zwischendurch gesagt, ich komme jede Woche an euer Haus vorbei. Und da hast du gesagt, um Gottes Willen, komm bloß nicht rein. Und dann habe ich gesagt, ich musste gehen. Ich konnte bei euch nicht bleiben. Aber immerhin hat er doch ein schlechtes Gewissen gehabt und er hat lange das mit sich herumgetragen. Ja. Und dann habe ich noch nicht direkt aufgelegt. Dann hörte ich am anderen Ende, Gott sei Dank, dass ich das hinter mir habe. Ja, aber jetzt, der kommt jeden Woche an unser Haus vorbei. Brigitte, ich muss Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Schön, dass du es uns erzählt hast. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik heute dann Andreas Fulford. Schönes langes Wochenende bis Montagnacht. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.